Telekom-Fernsprecher Nansenstraße 27 an Radio Aporé. Das Besondere an dieser Fernsprechkabine ist, dass sie von außen wirkt wie der schiefe Turm von Pisa. So schräg ist sie aufgestellt. Ansonsten außer dem üblichen Müll, einem ehemaligen Verband und einem Haargummi sowie einem 5-Cent-Stück keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.